Hello, hello, hello and a wonderful good morning to you. Hallo, hallo, hallo und einen wundervollen guten Morgen. Let's learn to be people who walk in gentleness. Lass uns lernen, Menschen zu sein, die in Sanftmut wandeln. I really like the way he says verse 6. Ich mag die Art und Weise, wie er es in Vers 6 ausdrückt, sehr. I've done quite a lot of teaching about this verse. Ich habe schon viel über diesen Vers gelehrt. And it all started because one day God said to me, Reinhard, whenever you worry, you sin, and would you please stop sinning? Und alles begann damit, weil Gott eines Tages zu mir sagte, Reinhard, immer wenn du dir Sorgen machst, sündigst du und würdest du bitte aufhören zu sündigen. I sinned so much. Ich habe so viel gesündigt. Basically on a daily basis. Im Grunde täglich. So there was I, planting churches, preaching the gospel, having a Bible school in Austria many years ago and I sinned. Da war ich also, gründete Gemeinden, predigte das Evangelium, hatte vor vielen Jahren eine Bibelschule in Österreich und ich sündigte. Yes, I lived in the sin of worry. Ja, ich lebte in der Sünde der Sorge. And then one day God said to me, Reinhard, every time you worry, you sin. Und dann sagte Gott eines Tages zu mir, Reinhard, jedes Mal, wenn du dir Sorgen machst, sündigst du. So I studied Philippians 4, verse 6, because Jesus told me it's because of this verse you sin. Also studierte ich Philippe 4, Vers 6, denn Jesus sagte mir, dass ich wegen dieses Verses sündigte. And that's why I've done a good amount of teaching. Und deshalb habe ich darüber eine Menge gelehrt. But until I began to really go through the passion, I've never really looked at it in the passion. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich anfing, durch die Passion-Übersetzung zu gehen, hatte ich es nie wirklich in dieser Übersetzung gelesen. Look how he says it. Schau, wie er es sagt. Don't be pulled in different directions or worried about a thing. Lasst euch nicht in verschiedene Richtungen ziehen und macht euch keine Sorgen. So, the New King James and the Greek says actually the same. Don't worry about a thing, about nothing. Die New King James Bibel und die griechische Übersetzung sagen eigentlich das Gleiche. Sorgt euch nicht um etwas, um nichts. But I like how he says, don't be pulled in different directions. Mir gefällt, wie er sagt, dass du dich nicht in verschiedene Richtungen ziehen lassen sollst. Because that's exactly what worry will do. Denn genau das wird die Sorge bewirken. What is happening if you're pulled in different directions? Was passiert, wenn du in verschiedene Richtungen gezogen wirst? You're not going anywhere. Du gehst nirgendwo hin. You're pulled a little bit here, a little bit there, back, forward, but you're not really going anywhere. Du wirst ein bisschen hierhin, ein bisschen dorthin gezogen, zurück, vorwärts, aber du gehst nirgendwo hin. And that's what worry will do to you. Und das ist es, was eine Sorge mit dir machen wird. It will pull you all over the place without you ever getting to your goal. Sie zieht dich überall hin, ohne dass du jemals dein Ziel erreichst. So many Christians, they want to reach a goal, but they never can because they worry about everything. So viele Christen wollen ein Ziel erreichen, aber sie schaffen es nicht, weil sie sich um alles sorgen. I give you a simple example that you probably can relate to. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel, mit dem du wahrscheinlich etwas anfangen kannst. How many of you, my friends, have felt that the Lord wanted you to do a certain thing? Wie viele von euch, meine Freunde, hatten das Gefühl, dass der Herr wollte, dass ihr etwas Bestimmtes tut? And then what happened? Und was ist dann passiert? Your circumstances suddenly were not so beautiful anymore. Now you reported the direction of your circumstances. Deine Umstände waren plötzlich nicht mehr so schön. Jetzt wirst du in die Richtung deiner Umstände gezogen. Your finances changed and now you didn't do anymore what you said the Lord wanted you to do. Deine Finanzen haben sich verändert und jetzt tust du nicht mehr das, von dem du gesagt hast, dass der Herr es von dir will. Then you begin to worry about, do you think I'm capable to do that? Now you're pulled in that direction. Dann fängst du an, dir Sorgen zu machen. Glaubst du, dass ich dazu in der Lage bin? Jetzt wirst du in diese Richtung gezogen. Then you begin to worry about the opinion of the other people. What is if this goes wrong? What are they going to think? Dann fängst du an, dir Gedanken über die Meinung der anderen Leute zu machen. Was ist, wenn das schief geht? Was werden sie denken? So we are pulled in so many different directions by our worries. So werden wir von unseren Sorgen in so viele verschiedene Richtungen gezogen. And then we wonder why we cannot reach our goal. Und dann wundern wir uns, warum wir unser Ziel nicht erreichen. You know, here is what I've learned and here is what I'm continuously teaching my team. Weißt du, das ist es, was ich gelernt habe und was ich meinem Team ständig lehre. The first question is never to be a finance is to do a certain thing. Die erste Frage ist niemals, ob wir Geld haben, um eine bestimmte Sache zu tun. The first question is not even, do we have the human resources to do a certain thing. Die erste Frage ist nicht einmal, ob wir die personellen Ressourcen haben, um eine bestimmte Sache zu tun. The first question is always a simple question. Die erste Frage ist immer eine einfache Frage. Does God want us to do this? Will Gott, dass wir das tun? Think about this. Denk mal darüber nach. There have been many opportunities be brought to me. So viele Möglichkeiten, die sich mir boten. Open doors, land offered to build another orphanage, money offered to build another orphanage. Offene Türen, mir wurden Grundstücke angeboten, um ein weiteres Waisenhaus zu bauen. Mir wurde Geld angeboten, um ein weiteres Waisenhaus zu bauen. I could be pulled in so many directions. Ich hätte in so viele Richtungen gezogen werden können. So my question is, when I sit with Jesus alone and with my team. Meine Frage ist also, wenn ich mit Jesus allein und mit meinem Team zusammensitze. What is it the Lord wants us to do? Was ist es, was der Herr von uns will? Once the Lord has made it clear to us that this is what he has for us. Wenn der Herr uns klar gemacht hat, dass er das mit uns vorhat. Then that's the direction we start to head and we walk by faith. Dann ist das die Richtung, in die wir uns bewegen und wir gehen im Glauben. And if we make a mistake, we adjust it on the way. Und wenn wir einen Fehler machen, korrigieren wir ihn auf dem Weg. But I do not allow worries to pull me off track. Aber ich lasse mich nicht von Sorgen aus der Bahn werfen. Our school almost closed down before we opened it. Unsere Schule wäre fast geschlossen worden, bevor wir sie eröffnet haben. You can ask Daniel in how many directions circumstances and people and opinion try to pull us. Du könntest Daniel fragen, wie viele Richtungen, Umstände, Menschen und Meinungen versucht haben, uns zu beeinflussen. But we said, no, we will not worry. Jesus said, it's time for the school, so there will be the school. Aber wir sagten, nein, wir machen uns keine Sorgen. Jesus sagt, es ist die Zeit für die Schule, also wird es die Schule geben. So I really would like you to ask yourself this question. Deshalb möchte ich dich bitten, dir diese Frage zu stellen. Am I doing what the Lord wants me to do, or am I pulled in many different directions because of whatever reason? Tue ich das, was der Herr von mir will, oder werde ich, aus welchem Grund auch immer, in viele verschiedene Richtungen gezogen? You know, Ecclesiastes says something very powerful. Weißt du, Prediger sagt etwas sehr Kraftvolles. He who watches the wind and he who watches the weather will neither sow nor will he reap. Wer auf den Wind achtet und wer auf das Wetter achtet, wird weder sehen noch ernten. Don't look at the clouds and say, I don't think it's gonna work. Sieh nicht auf die Wolken und sag, ich glaube nicht, dass das klappt. Look at Jesus and say, Jesus, yes or no. Schau auf Jesus und frage Jesus, ja oder nein. If he says yes, do not allow a single worry to pull you away from your purpose and the direction you're heading. Wenn er ja sagt, dann lass nicht zu, dass dich eine einzige Sorge von deinem Ziel und deinem Weg abbringt. It's really simple. Es ist ganz einfach. Paul says, don't be pulled in different directions. So just refuse to worry and keep walking with Jesus. Paulus sagt, lasst euch nicht in verschiedene Richtungen ziehen. Also weigere dich einfach, dir Sorgen zu machen und gehe weiter mit Jesus. If you want to learn better how to do this, just go and find on YouTube or on Spotify my message about stop worrying. Wenn du wissen willst, wie man das macht, kannst du dir auf YouTube oder Spotify meine Botschaft anhören. Sorge dich nicht. Tomorrow we'll talk more about this. Morgen werden wir mehr darüber sprechen.